C. Übung 3. Sie sind herzlich eingeladen. 3a. Hören Sie und notieren Sie in der Tabelle die wichtigsten Informationen. Erstens. Guten Morgen, Frau Noack. Gut, dass ich Sie treffe. Hätten Sie und Ihr Mann vielleicht am Samstag in 2 Wochen Zeit? Ich möchte mit ein paar netten Arbeitskollegen mein 20-jähriges Dienstjubiläum feiern. Wir beginnen am Nachmittag um 17 Uhr in der Villa Antica. Zweitens. Hi Chrissy, kommst du heute Abend zu mir rüber? Ich koche einen großen Topf Spaghetti für Moritz, Leonie und René. Schließlich müssen wir feiern, dass endlich Freitag ist. So gegen 7, okay? Drittens. Grüß Gott, Herr Huber. Wir wollten Sie herzlich zu unserem Abiturball einladen. Er findet am 1. Juli im Bräuhaus statt und beginnt um 18 Uhr. Viertens. Hallo Hubert, du, am Freitag feiere ich meinen 50. Ja, so alt bin ich schon. Ich habe ein paar Freunde in den Biergarten eingeladen und würde mich freuen, wenn du auch Zeit hast. Wir treffen uns so um 5. Hoffentlich ist gutes Wetter. Fünftens. Herr Kellmann, darf ich Sie und Ihre Gattin nächsten Sonntag zu einem kleinen Abendessen ins Restaurant Gourmet einladen? Ich würde gern den Abschluss unseres erfolgreichen Projekts ein wenig feiern. Wenn Sie Zeit fänden, würde ich mich sehr freuen. Ich reserviere uns einen Tisch für 20 Uhr, ja? Sechstens. Frau Görz, nächsten Dienstag findet in unserer Firma ein interessanter Vortragsabend statt. Möchten Sie vielleicht kommen? Sie sind selbstverständlich eingeladen. Einlass ist ab 19 Uhr. Hören Sie die Texte noch einmal und kontrollieren Sie Ihre Notizen.